Heute so groß und schaut mit einem Gruß in den Gruß und dann boxt er auf die Trommeln und es geht los. Dann geht der Wendang ab und es geht jetzt los. Ja, Wendang, gib alles und du gehst los. Ja, Wendang, deine Augen, die sind so groß. Was willst du machen? Ich bin von Bar. Was sagen? Du kannst mich ruhig mal fragen. Auto putzen, Küche putzen, alles putzen, alles putzen. Auto putzen, Küche putzen, Nase putzen, Zähne putzen, alles putzen.